die meisten, die du kennst. Ja, gib mir einen Anlass und ich scheiße auf meine Fans. Und wenn du Angst hast, zieh dich an und verschwinde, du Groupie. Seh mich auf MTV im Video neben S und Lumi. Optik Lutent Urge, der Westen wurde mir zugeteilt. Ich stürm auf deine Stadt, halte deine Crew bereit. Kauf dir ne Weste, doch am besten dieses Tape. Ich tunk das Cover in LSD und verkauf auch auf Rage. Du bist drauf, auf Jay, ich rauch's auch, ey. Ich kauf das Tape, wer clean, bevor du auch drauf gehst. Jeder Text aus meiner Feder ist ein Meilenstein. Jeder meiner Rhymes ist unberechenbar wie Iron Mike. Ich will ein Rap-Name wie Obi Trice. Das Urchandise, Film, Flow wie Coleman, ohne Scheiß. Ich splatter die Raps, triple die Rhymes. Battle euch jetzt, nimm mir das Mic. Dein Cheddar ist weg, bleib besser im Netz. Gott, wo man dich nicht sieht, mein Wort drauf. Wenn ich dich krieg, gibt's ein Fall auf den Blitzkrieg. Bitch, leave, das ist Battle-Rap. Ich brauch euch nichts erzählen, von wegen die Menschheit ist schlecht. Und lebe dein Leben, das ist ein Nehmen und Geben. Dein Cash, meine Lines. Eben deswegen bleib ich weit weg von deinen Rhymes. Laber nicht rum wie ein Doktor in Philosophie. Schau dich an, du bist ein Penner und wie ich wirst du sowieso nie. Keiner glaubt mir diesen Stutz vom Wegen. Anstatt mir einen Spruch zu geben, geh und leb dein verfuschtes Leben. Du bist ein Versager wie deine Jungs, schade drum. Und für jeden Writer mit Abstand ne Beleidigung. Wo sind die Hokas, von denen du sprichst? Wo sind die Panels und die Tags? E2Es, du weißt, die gibt es nicht. Du liebst mich nicht, doch ich komm klar damit. Ich bin ein Star für Kids, die wissen, was real ist. Ich frage mich, warum dieser Frust? Komm, ich geb dir Böse, du Punk. Ich sammel Spenden für dich und bring den Erlös zur Bank.